uns vielleicht noch so ergänzen. In der Mora wird zum Feindbild gemacht werden und Sie sagen aber, Recht haben doch die Leute, die ihn zum Feind erklären, weil sie wissen über den alles Mögliche, was er an schlechten Sachen angerichtet hat. Dann schützt das Sie als Moslem überhaupt nicht davor, von demselben Feindbild auch betroffen zu werden. Sie können sich von dem Mohammed distanzieren, wie Sie wollen, solange Sie Islam als Glaube haben, fallen Sie unter einen Verdacht, der, glaube ich, jetzt gerade in dem Referat ausgeführt werden soll. Wo der Herr sagte doch, was er für Gründe hat, und dass auch Sie sich damit, dass Sie diesen Verdacht recht geben, eben nicht davon befreien können. Also Bush und seine Leute können ja nur happy sein über die Situation. Aber das ändert doch nichts daran, dass die Mohammedaner, die Anhänger Mohammeds, fürchterliche Teufel sind, die seit 1400 Jahren Terror ausüben. Über hunderte von Millionen Menschen. Ich habe ja dem anderen schon recht, aber ich glaube, es ist ein Satan, ja. Jetzt lassen wir es bleiben, das Thema. Also wir waren an der Stelle stehen geblieben und da haben wir eine große Schleife gemacht. An der Stelle stehen geblieben, wo wir einen Gegensatz hatten, weil ich sagte, die kriegen schon mit in Gestalt dieser Karikaturen, die überspitzen das und stellen vor, dass sie hier mit einem politischen Standpunkt konfrontiert sind, mit einer Lage, die ihnen von Mächten, die offensichtlich mächtiger sind als ihre lokalen Herrschaften, aufgemacht wird. Und die Lage bekommt ihnen nicht. Das kriegen sie mit. Jetzt wollte ich dann sagen, wenn man das dann aber übersetzt in eine moralische Frage, wenn man dann sagt, diese Schlechtigkeit meiner Lage, die will mir, hier habe ich ein gegnerisches Lager und das hat einen Standpunkt zu mir, der mir entgegengesetzt ist. Wenn ich den dann aber übersetze in, das liegt daran, dass die nicht so sind wie mir, mal ganz billig gesagt, dass die eben also nicht meinen Gott haben, sondern ganz im Gegenteil mehr des Teufels sind, dann mache ich eine falsche Charakterisierung dieser Feindschaft, dann übersetze ich nämlich die wirkliche Bedrückung, die eben vom kapitalistischen Westen aufgeherrscht wird, dann übersetze ich die also komplementär zu dem, was die Zeitungsschreiber hier am Anfang befürchten, übersetze ich das in eine Werteoffensive, die mir mein sittliches, mohammedanisch, muslimisches Leben kaputt machen will. Und dagegen wehre ich mich. Gegen die Arroganz und Dekadenz des Westens wehre ich mich und übersetze das also letztlich alles in einen Angriff auf meine Ehre. Meine Ehre besteht darin, als gläubiger Muslim hier in diesen Gegenden herumzulaufen und eben als solcher gläubiger Muslim zu meinem Gemeinwesen, wie zu dem Staat, der das Ganze überwölbt und schützt und eben so garantiert, zu halten. Dann habe ich natürlich nicht wirklich erklärt, was die Interessen des imperialistischen Lagers sind, die sich ihnen gegenüber bemerkbar machen, schädlich wie gesagt, sondern ich habe das dahingehend gesagt, hier geht jemand auf mich und meine moralisch-geistige, wertemäßige Überlegenheit los und will mir die kaputt machen, habe nebenbei auch noch den billigen Trost, dass ich ja eigentlich mich selbst moralisch erhöhen kann über die, die mit ihren bösen Taten ja nur beweisen, dass sie unmoralische, letztlich, Teufelsknechte sind, Shaitans oder so ähnlich. Das ist auch das Fatale an dem Wort Kreuzzug, weil da wird ja auch ausgedrückt, dass aus der muslimischen Abteilung geäußert wird, damit wird ja aufgedrückt, das wäre ja nichts anderes als der ewig alte Kampf des Christentums gegen sie, der wieder jetzt mal eigentlich nur dann, das ist ja dann die verrückte Umdrehung der Waffen, meinetwegen des militärisch-industriellen Komplexes und so weiter, bedient, um einen großen und letztendlichen welthistorischen moralischen Sieg der entgegengesetzten Werteauffassung über die großartige muslimische Werteauffassung zu erringen. Und dagegen müsse man sich verwahren. Und insofern ist es halt wirklich kein Kampf gegen das, was der Westen mit denen anstellt, wenn man symbolisch Botschaften angreift, aber symbolisch im Sinne von, sie sind Bastionen des bösen Willens. Wenn man sie angreift, dann sollte man sie angreifen als Zentren wirklich der Gewalt und des Geldes, was von dort aus verwaltet wird und auf sie losgeht. Kommen wir mal jetzt direkt, sonst wird es ja gar nicht fertig. Angesichts des Feindbildes, das jetzt die empörten Muslime, was ich jetzt gerade gesagt habe, in ihren Ländern geltend gemacht haben oder hochgehalten haben und verteidigen wollen oder vortragen, hat natürlich der Westen jetzt sein eigenes Feindbild so ran vorangetrieben und hat das Zentrum der Werte, die hochzuhalten, zu hochzuhalten seien, hat er die Meinungsfreiheit gestellt. Das kommt dann natürlich im ersten Moment ein wenig merkwürdig vor. Gesagt ist natürlich die Meinungsfreiheit, an die sich jetzt die Muslime jetzt gerade nicht, an die Regularien, die mit der Meinungsfreiheit verbunden sind. Man muss eben das respektieren, wenn mal was angegriffen wird. Da muss man das jetzt eben die entgegengesetzte Meinung zur Kenntnis nehmen. Das ist selbstverständlich ein höher stehender Wert. Das gehört ja mit zum Wertekampf und zur Konfrontation von Feindbildern dazu. Das ist selbstverständlich ein höher stehender Wert als all das, was die dort unten entgegenhalten. Das geht damit los, dass man überhaupt erstmal eine gewisse Bildung braucht. Sonst kann man es nicht verstehen. Ich lese das jetzt nicht vor, das sind die Zitate 3. Naja, das sind halt Fortsetzung von faschistischer Pöbel, sind halt dumm, die sind nicht gebildet, die verfügen nicht über die Bildung, die wir hierzulande haben. Die meisten arabischen Demonstranten haben die Karikaturen nie gesehen, umso leichter ließen sich durch Politiker Imame manipulieren. Wo aber der Einzelne informiert ist und selber urteilen kann, brennen Botschaften weniger rasch. Das ist natürlich schon, man könnte auch sagen, Wasser auf die Mühlen der Muslime, die Arroganz angreifen. Na gut, das ist eben die Arroganz. Die sind offensichtlich ungebildet, die verfügen gar nicht über das Wissen, das man braucht, um einen Wert hochhalten zu können, was zwar ein Widerspruch ist, weil ein Wert begründet sich nicht aus dem Wissen. Aber hier wird ja, also wie gesagt, unser bildungsmäßiger Vorsprung rechtfertigt von alleine schon zu sagen, angesichts dieser ungebildeten Massen dort unten, die sich auch nur manipulieren lassen, also die gar keine Informationen haben und nicht durchblicken, gebietet auch schon, dass wir, da habe ich angefangen, dass wir mit unseren Werten nicht nur überlegen sind, sondern sie auch nachdrücklich gegen sie durchsetzen müssen. Umgekehrt, mit ihrem Verhalten, mit ihrem pöbelhaften Verhalten, bestätigen sie auch nur das, was wir über sie denken, dass sie nämlich genau diese Werteversorgung oder diese Werteaufklärung unsererseits brauchen. Jetzt also, und da ist der zentrale Wert nun die Meinungsfreiheit, die fehlt ihnen. Und das hat natürlich etwas Merkwürdiges oder auch Komisches an sich. Wieso soll denn jetzt ausgerechnet die Meinungsfreiheit so wichtig sein? Dies ist ja nichts anderes als, soll es die Freiheit sein, dass man halt mal solche Karikaturen macht und dass man sich über eine andere Religion lächerlich machen kann. Soll es das wirklich sein, was den zentralen Unterschied zwischen diesem Lager und unserem Lager ausmacht? In einer Welt, die nun wirklich nicht davon charakterisiert ist, dass man über andere lachen darf oder sich lächerlich machen darf oder dass man überhaupt Meinungen haben darf, sondern wo die dadurch reguliert und kommandiert wird, dass Kapitalisten Investitionsentscheidungen treffen, dort und dort neue Firmen aufziehen, Ölpipelines verlegt werden, diese Ölpipelines aber dann auch erstmal vorher erobert und erkämpft werden müssen, wo Waffen hergestellt werden, um die Welt einzurichten und sich strategisch herzurichten, um auf die Reichtumsquellen der Welt zuzunehmen. Ausgerechnet da soll es am wichtigsten sein, dass überall auf der Welt, das ist ja nun die große Propaganda, dass überall auf der Welt die Meinungsfreiheit herrschen soll. Untersuchen wir an der Stelle mal kurz, was ist denn eigentlich die Meinungsfreiheit? Wenn wir das Zitat 4 nehmen. Eine symptomatische Ungleichzeitigkeit zur selben Zeit. Wo es für uns im Westen, ob bei schlechten Karikaturen, mittelmäßigem Kabarett und zuweilen an den nervenzerrenden TV-Talkshows stets um Gefühle und Gedanken, Meinungen und Argumente, also um prinzipiell spielerische Optionen des Lebens geht, dreht sich in der islamisch-arabischen Welt immer mehr nur noch um das verrückbar unverrückbar Eine, das Absolute, die Unantastbarkeit des Glaubens. Jede Kritik und Selbstkritik kann dann nur als Gotteslästerung, als tödliche Beleidigung wahrgenommen werden. Dann lieber noch 1000 weitere Talkshows mit Sabine Christiansen, 100 Wochen Streik im öffentlichen Dienst. Verteilt auf 10 Jahre, versteht sich. Die Freiheit hat ihren Preis. So im lockeren Ton gesagt, wenn die Meinungsfreiheit so hoch gehalten wird, dann geht es doch nicht darum, dass man überhaupt etwas darf, dass man eine Meinung haben darf. Der hier lässt aber ein kleines Eingeständnis hier schon los, wenn er sagt, das sind doch alles nur Optionen, prinzipiell spielerische Optionen des Lebens. Sagt er jetzt schon, das will ich dann noch ein bisschen ausführen dann, sagt er jetzt schon, es kommt eigentlich gar nicht drauf an, was man da immer so sagt. Das relativiert sich alles gegenseitig. Dagegen will ich sagen, naja, so einfach ist es dann aber auch nicht, dass es nur darum ginge, dass dies Meinungsfreiheit nur so ein Prinzip ist, wo man sich wechselseitig halt was anquatschen darf und sich wechselseitig interessant machen darf mit seinen Meinungen, sondern da steckt schon noch ein kleines bisschen mehr dahinter. Wie gesagt, das Meinung haben dürfen kann von Haus aus kein Bedürfnis von irgendjemandem sein. Wenn man eine Meinung hat, wenn man also ein Urteil gefällt hat oder wenn man ein Interesse hat, das man verfolgen möchte, dann möchte man eben das tun. Das sagt man dann auch. Das ist aber dann keine Meinung, sondern das ist die Äußerung eines Urteils oder eines Interesses, das man verfolgen möchte. Damit wendet man sich an andere und sucht die Auseinandersetzung mit anderen. Entweder man erreicht Zustimmung, weil die sagen, das ist richtig, was du sagst, oder man sagt, man erreicht Unterstützung, weil sie sagen, das ist ein Interesse, an dessen Durchsetzung mir auch gelegen ist, das kommt auch mir zugute, oder man erfährt eine Ablehnung, weil die anderen sagen, das war jetzt falsch, was du gesagt hast, das ist inhaltlich und gedanklich nicht zu halten. Oder man bekommt keine Unterstützung für sein Interesse, weil die anderen sagen, das ist kein Interesse, das ich billigen kann, mit dem ich selber auch gut fahren würde. Das ist aber jetzt eine Auseinandersetzung, die man mit jemandem sucht. Und es geht nicht darum, dass man überhaupt etwas sagen darf, sondern man sagt etwas, weil man etwas damit verfolgt. Wenn es aber nun gleich heißt, im nächsten Schritt, dass man soll es für toll halten, dass man bei uns überhaupt etwas sagen darf, wenn die Feier der Meinungsfreiheit jetzt gerade in diesem Fall wieder so wuchtig auflebt, das ist es, dass man überhaupt den Muslimen in aller Welt beibringen muss. Man muss sagen dürfen, man muss eine freie Meinung haben dürfen. Dann ist das schon eine merkwürdige Verdrehung oder ein merkwürdiges Abdrücken oder sich distanzieren zu dem, was eigentlich der Inhalt einer Meinung ist, nämlich wie gesagt ein Urteil oder Interesse, das man im wohlverstandenen Sinne durchsetzen möchte. Dann ist man überhaupt nur drum stolz und feiert das, dass man eine Meinung haben darf, und auf diese Idee, das für toll zu finden, kann überhaupt nur kommen, wenn man eine Gewalt unterstellt, die einem sogar das verbieten könnte. Umgekehrt, weil sie einem das nicht verbietet, sondern einem glatt erlaubt, eine Meinung zu haben, findet man das großartig und steht von daher schon einmal positiv zu eben dieser Gewalt, weil sie auch das gewährt, eine Erlaubnis erteilt. Die Freiheit, die Meinungsfreiheit, überhaupt jede Freiheit, lebt also davon, insbesondere in ihrer Feier, lebt also davon, dass man es immer im Verhältnis zu einer übergeordneten Instanz denkt, die einem diese Freiheit gewährt, heißt aber umgekehrt auch jederzeit wegnehmen kann. Das Lob der Freiheit fällt immer nur deswegen, weil man ja sagt, es gibt sie, die übergeordnete Distanz, der ich unterworfen bin. Und wenn sie es nicht tut, dann ist das ein Pluspunkt für sie. Und dann muss ich schon dankbar und froh darum sein, dass es diese Freiheit gibt. Damit ist über den Inhalt der Freiheit, was man damit verfolgen möchte, was man damit durchsetzen möchte, wie es einem selber dann zugute kommt, überhaupt noch gar nichts gesagt, sondern es wird überhaupt schlecht, abstrakt, nur so für sich gelobt. Könnte man natürlich sagen, Ja, wenn man gleich. Ja, Entschuldigung. Nichts Entschuldigung. Freiheit geht aber doch nur so weit, dass nur das erlaubt ist, dass nur das gemeint werden darf, was auch erlaubt ist. Also es darf nicht gemeint werden, ich schaffe diesen Staat ab oder ich schaffe Amerika ab oder irgendwas. Das wäre in dem Sinne aber auch keine Meinung. Wenn ich sage, ich schaffe den Staat ab, dann sage ich doch, das ist doch, deswegen habe ich am Anfang doch so betont. Dann ist es doch ein Interesse und dann sage ich meine Weils. Weils, die vorhin schon angeklungen sind. Weil ich das diesem Staat offensichtlich mich in einem Zwangsverhältnis befinde, das nicht ich, also das ist blöd ausgedrückt, ein Zwangsverhältnis, das ich vorfinde, das mir vorausgesetzt ist, in das ich mich einfinden soll. Und ich verweigere, um nochmal zu Ihnen da hinten vielleicht noch den Schlenker zu machen, ich verweigere die normale staatsbürgerliche Einstellung, dieses Zwangsverhältnis in mein eigenes Willensverhältnis zu verwandeln, nämlich zu sagen, dass ich das, was mir aufgeherrscht wird, auch selber will. Dass ich das, was ich tun muss in dieser Gesellschaft, als eine Chance meiner Selbstbewährung in ihr fasse. Das ist die Kurzformel von, warum die Leute sich so gut als Staatsbürger bewähren. Können wir dann noch ausführen später. Bloß, wenn ich das kritisiere, wenn ich sage, ich will diesen Staat jetzt abgeschafft haben, dann ist das ja definitiv keine Meinung, die ich habe, sondern das ist ja dann schon quasi mein individuelles Kampfprogramm. Ja, nur ich wollte es nur sagen, weil viele dann mit der Meinungsfreiheit verbinden dürfen, es sind vollkommen frei, alles, was sie denken, zu äußern oder zu meinen, und das ist halt nicht der Inhalt der Meinungsfreiheit. Ja, aber das ist doch nicht der, kommen wir gleich zum nächsten Punkt, das ist doch nicht der Springpunkt, dass einem dann gewisse Meinungen verboten würden. Das gibt es natürlich. Der Staat sagt auch, die Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen. Aber was ist denn... Der darf zum Beispiel hier schon öffentlich immerhin sagen, er ist eigentlich gegen diesen Staat und möchte ihn am liebsten abschaffen, der wird nicht gleich verhaftet. Also so nicht da übertreiben, der will ja noch was anderes. So weit geht die staatliche Toleranz. Das ist doch gerade das Erstaunliche. Und das ist offensichtlich nicht das wuchtige, staatsbürgerlich Bildende oder das, was die Gesellschaft so im Inneren zusammenhält. Ich meine das jetzt im Sinne von, was sie konstruktiv, affirmativ zu ihrem eigenen Staat sich einrichten lässt, dass der Staat gewisse Meinungen verbietet, sondern der umgekehrte Witz ist, dass er mal grundsätzlich erstmal alle Meinungen erlaubt. Jetzt könnte man dazu sagen, ja wenigstens das, soll man Zeiten gegeben haben, da ist das nicht erlaubt worden. Er hält sich auch vor, die Bürgerrechte abzuerkennen. Ja, aber Sie reden jetzt immer von einer Grenze oder von einer Ausnahmesituation. Ich rede erstmal davon, was ist die Generalklausel oder die Generalerlaubnis, die der Staat erlässt, die sagt, ein jeder darf hier seine Meinung äußern. Stimmt nicht? Er behauptet es zwar, aber in der Wirklichkeit ist es doch gar nicht. Ja, aber ich tue es doch jetzt zum Beispiel gerade hier. Dass ich ein Gegner dieses Staates bin, das dürfte irgendwie herausgekommen sein, oder? Ich würde sagen, ich will auf das Problem hinaus, dass so viel behauptet wird vom Staat, aber die Wirklichkeit sieht doch ganz anders aus. Das ist doch ein Widerspruch. Welche Wirklichkeit? Ich sage es deswegen. Ich will jetzt gerade, lassen Sie eine Vorrede, jetzt möchte ich gerade Wert darauf legen, dass ich nicht mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit oder mit Punkten, wo der Staat es nicht erlaubt, argumentieren möchte und sage, es gibt sie ja gar nicht, die Meinungsfreiheit. Sondern ich will gerade umgekehrt sagen, der Witz ist doch, dass sie umfassend dann mit Ausnahmen und Einschränkungen erst einmal umfassend gilt. Was ist jetzt mal ganz hart ausgedrückt oder hammermäßig ausgedrückt, was ist denn dann das Herrschaftspotenzial, was in dieser Erlaubnis steckt? Wenn ein jeder seine Meinung haben darf, noch eine kleine Zwischenbemerkung, früher war das mal, sonst mal eine Zeit gegeben, dann war es nicht möglich, jetzt kann man das feiern und sagen, ja, Gott sei Dank, der Sieger hat ja endlich Gedankenfreiheit gegeben, bis der Schiller gefolgt hat. Bloß, dadurch, dass man diese Erlaubnis jetzt bekommen hat, die Meinung zu äußern, ist ja für den Anfangspunkt, den ich so betont habe, nämlich, dass man sein Urteil und sein Interesse auch wirksam machen möchte, sich mit anderen auseinandersetzen und das gemeinschaftlich oder auch im Konflikt mit einem anderen durchsetzen möchte, ist dafür, dass man seine Meinung äußern darf, ja noch gar nichts getan. Das ist ja nur die allerbilligste Voraussetzung dafür. So, und jetzt ist die generelle Meinungserlaubnis gegeben. aber nichts Christliches. Also noch einmal, ich betone jetzt gerade, was das Wuchtige oder das Interessante darin ist, dass generell erst einmal Meinungsfreiheit herrscht, dass alle Meinungen zugelassen werden. Ein Ergebnis der zivilen Gesellschaft, eine historische Errungenschaft, kann man sagen. Meinetwegen, nennen Sie das eine historische Errungenschaft. Das spricht ja auch eindeutig ab zu dem, was früher die feudale Gesellschaft den Leuten vorgeschrieben hat. Da durfte man eben nur die Meinung haben, die in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen stand, in erster Instanz, und in zweiter Instanz mit der feudalen Herrschaftsordnung, der man sich anzupassen und einzugliedern hatte. Und da durfte man als Bauer oder als Zugehöriger zu einem bestimmten Stand eben das nur äußern. Und Kritik an der Herrschaft war zum Beispiel immer gleich unmöglich. Gut, kann man sagen. Das kann man einen historischen Fortschritt nennen. Jetzt darf man seine Meinung frei sagen. Das hat der bürgerliche Staat allerdings seinen Bürgern gewährt. Ja. Das wollte ich jetzt sagen. Allerdings geht es ihm bei der Gewährung der freien Meinung, geht es ihm natürlich nicht über jedes dumme Gequatsche, das irgendeiner hat, wo es hinterher mal gern rauskommt dabei, sondern das richtet sich natürlich jetzt, wenn er sie als Meinung zulässt, richtet sich sein Interesse selbstverständlich auf solche, die von gesellschaftlich bedeutsamer Natur sind. Also wenn Leute sagen, sie melden, wie gesagt, wie vom Anfang gesagt, ein Interesse an oder sie urteilen über die Gesellschaft. Dann allerdings kommt die Generalaufsicht dazu. Der Generalvorbehalt kann man es nennen. Die Meinung, die man äußert, muss eine sein, die in sich schon das Bewusstsein trägt, dass sie gleich gilt mit allen anderen Meinungen. Sie muss also auch alle anderen Meinungen, das ist im Diktat der Meinungsfreiheit, ich kann auch sagen, in der Erlaubnis der Meinungsfreiheit enthalten, sie muss in sich schon das gewusste Einverständnis, Wissen dessen, der Meinungen äußert, haben, tragen, dass seine Meinung keinesfalls eine von höherer, gültigerer, praktisch wirksamerer Natur als eine andere Meinung ist, sondern sie hat sich, wenn sie denn als Meinung zugelassen sein soll und will, hat sie sich an allen anderen Meinungen zu relativieren, sie alle gleich gelten zu lassen. Das ist dann nicht schwierig zu verstehen, dass wenn alle Meinungen gleich gelten und keiner irgendein Vorrang zugesprochen werden kann, keine besondere Gültigkeit und Durchsetzungskraft oder Aussicht für sich verlangen kann, dann sind sie natürlich auch alle gleichgültig. Dann kommt es überhaupt gar nicht darauf an, was der Inhalt der Meinung ist, wenn sie sich ja an jeder anderen Meinung relativiert, sich von der wiederum in die Schranken weisen lassen muss. Also ist der Inhalt einer Meinung bedeutungslos. Das ist gerade das Interessante, das Wuchtige an der Meinungsfreiheit, dass sie, indem sie allen die Meinungsfreiheit gewährt, die herrschende Instanz, und alle darauf verpflichtet, dass sie die Meinungsfreiheit des anderen respektieren, sie also gelten lassen, dass damit aber auch jede Meinung, wenn sie auf eine praktische Wirksamkeit hinaus will, wenn sie gesellschaftlich gültig sein will, allerdings dann zur Unwirksamkeit verurteilt ist. Das Recht in Anspruch zu nehmen, schließt zwingend mit ein, den Inhalt der Meinung selbst zu relativieren und selbst für bedeutungslos in der praktischen Wirkung zu erklären. Man selber kann viel von seiner Meinung halten, tun die Leute ja auch, man kann sie auch ständig hochhalten, und gegeneinander halten sie auch ständig hoch. Aber gerade indem jeder sagt, ich muss deine Meinung respektieren, also respektiere gefälligst auch meine, gerade damit erklären sie sich bis hinein in die kleinsten Streitigkeiten, erklären sich ihre gesellschaftliche Unwirksamkeit mit all dem, was sie denken und fühlen und meinen. Sie bestätigen sich wechselseitig, dass sie ja doch bloß meinen. Da kann man auch wiederum viel Stolz reinlegen und sagen, aber immerhin meine ich das. Das sind also die Kämpfe, die dann im Wirtshaus stattfinden, dass jeder seine Meinung hochhält, die brauchen es nicht zu interessieren. Das gesellschaftlich Interessante ist, dass der Staat hier also seinen Bürgern, in ein Verhältnis zu seinen Bürgern tritt, indem er ihnen eine Anerkennung gewährt, nämlich die Anerkennung, dass sie Bürger mit einer freien Meinung sind, die sie äußern dürfen, aber diese Anerkennung sofort eben diese zentrale Beschränkung beinhaltet, dass eine jede geäußerte Meinung von der anderen sich auch sagen lassen können muss, dass sie eben doch auch bloß nur eine Meinung ist. Damit sind diese Meinungen per se für sich geäußerte zur praktischen, zur gesellschaftlichen Unwirksamkeit verurteilt. Das gehört offensichtlich mit, und da ist vielleicht gar nicht so dumm, dass Sie das jetzt so hochhalten mit der Meinungsfreiheit, das gehört offensichtlich so mit zum Zentralbestand bürgerlicher Herrschaftsformen. Dem Bürger eben diese Anerkennung zu gewährleisten und ihn eben in dieser Anerkennung, in Klammern in der Feier der Meinungsfreiheit noch dazu, auf die Bedeutungslosigkeit seines eigenen Willens, sofern er praktisch werden will, festzulegen, ihn richtig darauf zu stupsen. Du kannst zwar viel meinen, aber was daraus wird, das brauchst du dir nicht einzubilden, dass du etwas mit deiner Meinung zu tun hat. An der Stelle die Religion. Das ist ja eben der Platz, den der bürgerliche Staat der Religion zugewiesen hat. So respektiert er sie. So zieht er aber auch gleichzeitig alle Zähne. Also alle Zähne, was ihre frühere Macht angegangen ist. Ich will noch zu dem Zitat nochmal zurück, das ich da vorgelesen habe. Wenn da hier von Optionen geredet wird, dann sagt er ja selber schon, in leicht selbstironischem Ton, es kommt also eigentlich gar nicht drauf an. Man kann mal das und mal das meinen. Da hat er ja recht, obwohl man vorwerfen könnte, da müsstet ihr aber selber doch als denkender Mensch ein bisschen schwummrig werden, wenn es bloß darauf ankommt, dass man seine Optionen äußern darf und sonst nichts. Andererseits hat er aber auch Unrecht, das wollte ich jetzt gerade an diesem Übergang klar machen. Denn das ist ja offensichtlich der Witz, das ist das Geheimnis, dass wenn sich alle Welt nur noch in dem ergeht, dass sie in seiner Sprache Optionen austauschen, Möglichkeiten, also Denkmöglichkeiten, anderes Wort für Meinung, dann haben sie sich ja auch wechselseitig, indem sie diese Art von Optionenaustausch betreiben, sich in einen Dialog eingelassen, indem sie sich, ob sie es wollen oder nicht, wechselseitig ihre wechselseitige Gleichgültigkeit bestätigen, sich wechselseitig auf machtlose, mit ihrer Meinung eben machtlose Menschen festlegen. Insofern ist das nicht bloß ein Spaß mit den Optionen, sondern es ist tatsächlich auch sowas wie eine Art, wie hier Herrschaft ausgeübt wird, indem die Menschen sich dieser Meinungsfreiheit unterwerfen. Das tatsächlich für etwas nehmen, was ihnen zugute kommt und wo sie froh sein dürfen, dass ihnen das gewährt worden ist. An der Stelle die Religion, wo er ja hier sagt, in dem Zitat, auf der anderen Seite sehen wir die haben noch dieses Absolute, die Unantastbarkeit des Glaubens. Das sagt er ja im skandalisierenden Ton. Man stelle sich vor, das haben die. Jede Kritik und Selbstkritik kann dann nur als Gotteslästerung, als tödliche Beleidigung wahrgenommen werden. Jegliche Kritik und Selbstkritik, naja, das muss man schon mal gleich relativieren. Eine Kritik und Selbstkritik hat hier dieses, ich trage dir meine Meinung an, was hast denn du für eine Meinung, hat das nun wirklich gar nichts mehr zu tun. Weil, um nochmal den Ausgangspunkt zu bekräftigen, eine Auseinandersetzung über richtig und falsch, über ein berechtigtes oder über ein abzulehnendes Interesse ist das nicht mehr. Sondern nur noch, dass sich gegenseitig vorstellig machen, das möchte ich halt gern, sagt der andere, ich möchte das dagegen. Fertig, aus. Was ist jetzt das Absolute, das den Muslimen oder ihrer Weltgegend dort anzukreiden ist? Naja, dass sie allen Ernstes noch sagen, dass über all dem nicht eine Instanz steht, die sich dadurch auszeichnet, dass sie allen die Meinungsfreiheit gewährt. Das ist bei uns das Lob und aber zugleich auch die Selbstverständlichkeit. Das muss eine Instanz geben, die mir das erlaubt, meinen zu dürfen, anerkennt die Existenz dieser Instanz und im nächsten Moment, indem sie es mir auch tatsächlich erlaubt und nicht verbietet, bin ich ihr aber auch zu einer gewissen Dankbarkeit und zu einem Lob und zu einer Zustimmung verpflichtet. Das ist die Leistung eines demokratischen Staatsbürgers. Zugespitzt ausgedrückt, die Verurteilung zur praktischen Wirkungslosigkeit als Dank an seinen Staat zurückzuerstatten, denn er sagt, du lässt mich jetzt äußern, was ich möchte.